frische Monitor von einem alten Weibe über 40, die auszog, auch mal etwas Spaß zu haben. Das Volksfest war ihr Ziel. Und kaum ist am Autoscooter vorbei, bleibt dir über, weil alles draußen im Kopf in die Fierce im Morgen.